Ja, ich will heute ein paar Ausführungen machen zu der Frage, was macht eigentlich die Aufregung in der Republik über den Arbeitskampf, die Lohnforderung der GDL aus? Warum regt sich da wer wie drüber auf? Und was kann man dieser allgemeinen Aufregung eigentlich entnehmen über, darüber, was Arbeiterinteressen, was Lohninteressen dieser Republik eigentlich zählen? Der Stand zur Zeit ist ja bekannt. Die GDL bestreikt den Güterverkehr, das darf sie jetzt. Die Bahn stellt sich hin und sagt, da wird nicht die Bahn bestreikt, sondern der Wirtschaftsstandort Deutschland. Alle gebetenen und ungebetenen Experten rechnen zusammen, was das unsere Volkswirtschaft gleich alles wieder kostet und wie sehr das die Automobilindustrie schädigt, die doch Just-in-Time-Arbeit eingerichtet hat. Also alle sind sich im Prinzip einig, rechtlich darf die GDL zwar streiken, aber soll sie das tunlich nicht. Also was ist da los? Was ist das Besondere? Gibt es überhaupt was Besonderes an der GDL, die sie so zum Ziel, zur Zielscheibe von Kritik und nicht nur Kritik, sondern praktischer Bekämpfung macht? Und zwar ja nicht nur seitens der Bahn AG, sondern auch seitens der großen etablierten DGB-Gewerkschaften und der Justiz. Erstens fällt die GDL schon mit der Höhe ihrer Lohnforderung aus dem Rahmen dessen, was man hierzulande von Gewerkschaften so gewohnt ist. Man muss gar nicht mehr groß wissen, was sie eigentlich fordert. Es reicht schon die Bekanntgabe, das ist ja viel mehr als üblich und das ist eigentlich schon der Skandal. Zweitens tritt hier nicht eine gut etablierte, allgemein anerkannte DGB-Gewerkschaft an und will für ihre Mitglieder was erstreiten, sondern ein kleiner Außenseiterverein. Das soll auch schon wieder ein Argument gegen sie sein. Darf denn eine kleine Gewerkschaft eine ganze Bahn lahmlegen, ist die Frage, die den Blätterwald beschäftigt. Und drittens, und das ist dann schon eine Besonderheit eigener Art, meint die GDL es mit ihrem Arbeitskampf auch ernst. Sie zieht durch die Gerichte und erstreitet sich das Recht auf Streik und denn das will sie nicht nur als Recht haben, sondern sie tut es auch und legt den Schienenverkehr lahm. Diese drei Sachen reichen schon vollkommen aus, damit es durch die Republik tönt, dürfen die das? Und die Antwort auf diese Frage ist ziemlich einhellig, eigentlich nicht. Die Bahn steht sowieso auf dem Standpunkt, das ist ja klar. Der Arbeitgeberverband auch, aber auch die anderen Gewerkschaften, die andere Bahngewerkschaft Transnet, bezeichnet die GDL als Spalter und behauptet, sie wolle Lohnerhöhungen auf Kosten der anderen Bahnbeschäftigten herausholen. Die Justiz beschäftigt sich in mehreren Instanzen mit der Frage, wie weit das Streikrecht gehen darf. Eine ganze Reihe von Instanzen verbieten ihn gleich ganz, manche lassen ihn ein bisschen zu und das letzte Arbeitsgerichtsurteil hat jetzt der Gewerkschaft das Recht auf Streik eingeräumt. Dazu will ich im Folgenden auch noch einige Ausführungen machen. Politiker melden sich zu Wort, zuletzt der Chef der größten Arbeiterpartei, die SPD, mit eindeutigem Tenor, so hat gewerkschaftlicher Kampf nicht auszusehen. Also alle maßgeblichen Instanzen fühlen sich herausgefordert, Stellung zu beziehen zu der Frage, ist diese Art Arbeitskampf bei uns erlaubt und passend? Es gilt geradezu als Anmaßung, dass eine Gruppe von Beschäftigten einfach einmal sagt, so und so viel brauchen wir zum Leben, das wollen wir haben und wenn die Gegenseite uns da nicht entgegenkommt, dann machen wir Druck. Es ist gar nicht deren Sache, es liegt gar nicht in deren Zuständigkeit oder gar Freiheit, ihr Lohninteresse zu bestimmen und durchzufechten. Hinz und Kunz von Heribert Prantl in der SZ bis Kurt Beck fühlen sich bemüßigt, ihnen Lehren darüber zu erteilen, was einem Lokführer zusteht, womit er sich zu bescheiden hat, was er allenfalls fordern darf. Für Politik, für Justiz, für Öffentlichkeit ist es offenbar selbstverständlich, dass alle Fragen, die die Vertretung von Arbeiterinteressen betreffen, sich nicht danach zu entscheiden haben, was denen gut tut, was die brauchen und haben wollen, dass sie vielmehr einer ganz grundsätzlichen Genehmigung unterliegen, nach dem Maßstab, was in unser Land, was in die politische, was in die wirtschaftliche Landschaft passt. Und zu dem, was da passt und was diese Landschaft dann wohl ausmacht, will ich im Folgenden in vier Abteilungen ein paar Erläuterungen machen. Zunächst will ich kurz mal darauf eingehen, was eigentlich die GDL-Forderung selber ist, weil das bei der ganzen Auseinandersetzung ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Im zweiten Punkt will ich mich dann mit der Art und Weise beschäftigen, wie die Bahn AG sich gegen die GDL stellt und sie praktisch bekämpft. Im dritten Punkt soll es um die Politik der Transnet gehen, um deren Argumente und praktisches Vorgehen gegen die GDL. Und im vierten Punkt schließlich um die rechtlichen Auseinandersetzungen, die sich seit jetzt ein paar Monaten jetzt um diesen Streik und um das Streikrecht herum gestalten. Also man kann ja mal die Frage stellen, womit haben die Lokführer das eigentlich verdient, dass die ganze Republik ihnen so kommt? Was will sie denn so fürchterlich Abweichendes und Revolutionäres, dass jeder meint, ihr sagen zu müssen, das würde sich aber nun wirklich nicht gehören, was sie da macht? Streng genommen muss man sagen, sind die Forderungen der GDL nämlich überhaupt nichts Besonderes. Ich lese mal eine Begründung der Lohnforderung und der Arbeitszeitforderung vor, die der GDL-Chef Schell ganz am Anfang der Auseinandersetzung mal zu Protokoll gegeben hat. Da sagt er, das Fahrpersonal hat seinen Beitrag zur Sanierung der Bahn bereits übererfüllt. Während die Deutsche Bahn das Betriebsergebnis seit der Bahnprivatisierung 1994 um 5 Milliarden Euro erhöht hat und die Produktivität des Fahrpersonals um rund 200% gestiegen ist, hat das Fahrpersonal einen Reallohnverlust von 9,5% erlitten. Die Lohnkurve muss stringent nach oben gehen. Das hat er am Ende Mai gesagt, als die ganze Auseinandersetzung losging. So, was sagt er? Erstens, die Bahn AG lässt ihre Beschäftigten mehr leisten, mehr arbeiten. Sie müssen länger arbeiten, die Arbeitszeit ist verlängert worden und sie müssen intensiver arbeiten, weil Produktivitätssteigerung in diesem Gewerbe eben weitgehend über die Verlängerung und Verdichtung der Arbeitszeit geht. Gleichzeitig hat die Bahn die Löhne, die sie für diese Arbeit bekommen, massiv gesenkt. Und diese Schlechterstellung, das ist das, was Schell sagt, diese Schlechterstellung will die GDL jetzt in dieser Tarifrunde ein Stück weit jedenfalls rückgängig machen. Sie kämpft eigentlich sehr konservativ darum, den Zustand von vorvorgestern wenigstens ein Stück weit wiederherzustellen. Bei dem Ganzen, das kann man dem Zitat entnehmen, handelt es sich also um einen Abwehrkampf gegen von der Bahn in den letzten Jahren durchgesetzte Verschlechterung des Verhältnisses von Lohn und Leistung. Die GDL sieht die Sache so, dass es mit diesen Verschlechterungen jetzt reicht. Und ihr Forderungspaket zielt auf Kompensation. Auf Kompensation von Schäden, die die Bahnbeschäftigten in den letzten Jahren haben einstecken müssen und die jetzt zurückgenommen werden sollen. Und da denkt man doch, naja, das ist doch eine kreuznormale gewerkschaftliche Forderung. Dafür sind wohl Gewerkschaften irgendwann mal gegründet worden. Sie müssen um Kompensation kämpfen, weil mit jeder Vereinbarung, die sie mit dem Kapital schließen, das Kapital zugleich mit der Friedenspflicht die Freiheit hat, im Betrieb am Lohn zu drehen, an der Leistung zu drehen. Auf der Grundlage von Tarifverträgen wird das Verhältnis periodisch verschlechtert und deswegen muss die Gewerkschaft periodisch immer wieder antreten, um diese Verschlechterung rückgängig zu machen. Die ganzen schönen Vertragswerke, die Gewerkschaften mit den Kapitalisten aushandeln, stellen also offenbar in dem Sinne gar nichts sicher. Ohne periodische neue Kampfansage kommt nicht einmal das Anliegen zur Geltung, sich nicht dauernd in Sachen Lohn und Leistung schlechter zu stellen. gegen die ruinöse Verwendung der Arbeitskraft durchs Kapital, das überhaupt sicherzustellen, erfordert einen Kampf gegen das Kapital. Das ist mit dem Arbeitsvertrag, mit dem Tarifvertrag überhaupt nicht sicher geleistet. Und wie wenig radikal die GDL ihre Forderung meint, sieht man eigentlich auch an deren Begründung. Sie sagt ja, naja, die Bahn hat sich saniert. Sie sagt nicht, sie hat es müssen, aber sie nimmt hin, dass jetzt halt hat stattgefunden. Und jetzt ist halt die Sanierung doch aber geglückt, gelungen. Jetzt fährt die Bahn wieder Gewinne ein. Und das, jetzt müsste es doch auch gehen, dass das Lohninteresse wieder zum Zuge kommt. Sie stellen gar nicht ihr Interesse über das der Bahn. Sie denken, jetzt könnte die Bahn doch zahlen, ohne Schaden zu nehmen. Nach beiden Seiten hin, also wie gesagt, eine sehr grundsolide, normale gewerkschaftliche Forderung. Erstens Kompensation von Schäden und zweitens unter Anerkennung der Bedingung, dass die andere Seite doch jetzt auch eigentlich das Geld hätte, um eben diese Forderung wahrzunehmen. Die Antwort der Bahn AG auf diese Forderung geht so. 30% mehr Lohn fordern die, das ist ja irrwitzig. War lange Zeit übrigens das einzige Argument, was Herr Mehler überhaupt in der Öffentlichkeit zu der Lohnforderung gesagt hat, irrwitzig. Der Bahnchef bekennt sich dazu, dass er die Leistung der Bahnbelegschaft doch nicht deswegen verbilligt hat, damit er hinterher den Erfolg mit ihr teilt. Der Zweck der Sanierung ist doch gerade mit der Verbilligung der Arbeit erreicht worden und dieser Zweck war Steigerung des Unternehmensgewinns. Und die Belegschaft ist ein Mittel dafür und nicht ein Teilhaber am eingefahrenen Bahnerfolg. Medon macht das richtig klar. Bei der Bahn handelt es sich eben nicht um ein Gemeinschaftswerk von Management und Belegschaft zum Rumfahren lassen von Leuten, sondern um eine Gewinnmaschine, für die viel Arbeit und wenig Lohn der Belegschaft pures Mittel notwendig ist. Es ist gar nicht so, dass der Belegschaft am Betriebsergebnis irgendwie sowas wie ein fairer Anteil zustünde, nach dem Motto, jetzt habt ihr euch saniert, jetzt wollen wir auch mal was. Als seien die Bahner beim Verteilen des Geschäftserfolgs nur irgendwie vergessen worden. Diesen fairen Anteil gibt es gar nicht. Und gegen alle landläufigen und weit verbreiteten Ideologien sagt der Bahnchef das auch ausdrücklich. So war das mit der Sanierung nicht gemeint. Und die Vorstellung, Gewinneberechtigten zum Lohn fordern, ist völlig abseitig. Das drückt Mehler nochmal dadurch aus, dass er sagt, die Forderung der GDL ginge an den Realitäten vorbei. Die Realität, naja, was ist das? Das ist das Interesse der Bahn AG. Das ist die Realität. Ihr Interesse an Profit, an Rendite, Ihr Interesse daran, Geldanlegern beim Börsengang ein attraktives Angebot machen zu können. Der Bahnchef setzt gar nicht sein Interesse gegen ein anderes, sein Interesse Gewinn gegen ein anderes gegensätzliches Lohn. Er stellt sich auf den Standpunkt, mein Interesse gilt absolut. Das ist überhaupt gar kein partikulares, kein Sonderinteresse, sondern eben die gültige Realität. Und jeder, der das nicht vorweg im Prinzip anerkennt, bevor er überhaupt den Mund aufmacht, um eine Lohnforderung zu stellen, der geht eben an dieser Realität vorbei. Beim Befinden über die Höhe des Lohns haben allein die Gesichtspunkte gewinnbringender Anwendung der Arbeitskraft zu zählen. Das ist die Realität in diesem Lande und deswegen ist die GDL schlicht und einfach irreal. Es ist also nicht so, auch das stellt Medon erfreulicherweise mal klar, dass Unternehmen einfach geizig sind und vom Gewinn nicht gern was abgeben. Es ist schlimmer, für sie ist der Lohn ein Instrument des Betriebserfolgs. Sie zahlen nur so viel, wie sie unbedingt müssen, damit die Arbeiter fleißig und willig antreten. Und von müssen kann Herr Medorn im Falle der GDL hinten und vorne nichts entdecken. Denn, und das ist sein drittes Argument, das hält er ja nach wie vor durch, bis hin dazu, dass er Frau Merkel einen Brief geschrieben hat, wo er reingeschrieben hat, sie sollte doch mal sein Interesse in dieser Frage zu einem Gesetz machen. Auch ein interessanter Standpunkt. Das dritte Argument heißt, wir haben schon einen Tarifvertrag. Und haben wir einen Tarifvertrag mit der Transnet, mit der haben wir 4,5% Lohn ausgemacht. Und das ist völlig ausreichend, um zu sagen, deswegen kann eine andere Gewerkschaft nicht kommen und mehr verlangen. Der Grund für die Zurückweisung, um auch dieses Argument gleich mal aus dem Verkehr zu ziehen, ist natürlich nicht, dass es eine andere Gewerkschaft ist, wie Herr Nedorn in seinem Brief auch wieder behauptet, dass es ein Problem sei, wenn es ganz viele kleine Gewerkschaften gäbe, sondern der Grund ist schlicht und einfach die Höhe der Forderung. Wenn eine Gewerkschaft ankäme und Medon anbieten würde, sie wäre auch mit weniger als dem von Transnet ausgehandelten zufrieden, wäre ihm das sicher ganz recht. Medon beruft sich einfach darauf, dass er den in Deutschland üblichen Preis für den sozialen Frieden zahlt. Und dass das der übliche Preis für den sozialen Frieden ist, das sieht man doch daran, dass die Transnet diesen Preis ausgehandelt hat. Und wenn die Transnet als große Bahngewerkschaft damit zufrieden ist, dann gilt das eben auch. Und dann kann kein anderer Verein kommen und mehr verlangen. Der Bahnchef ist entschlossen, auf keinen Fall mehr zu zahlen und deswegen wird er gleich prinzipiell. Er verweigert der GDL nämlich nicht bloß die Mehrzahlung, er verweigert ihr überhaupt den Status als Tarifpartei. Er sagt, mit euch verhandeln wir gar nicht, weil ihr seid gar keine anerkannte Organisation, mit der wir verhandeln müssen. Und lässt sich oft auf ein Gespräch über die Materie erst gar nicht ein. Und das gibt der Auseinandersetzung, die jetzt ja schon einige Zeit läuft, eine interessante Wendung. Damit zwingt der Bahnvorstand die GDL nämlich, einen Kampf um das Recht auf den eigenen Tarifvertrag aufzunehmen. Um überhaupt eine Forderung stellen zu dürfen, muss man erstmal anerkannt sein als einer, der fordern darf. Da merkt man schon, wie man schrittweise wegkommt von der Frage, was wollen wir denn eigentlich, wofür brauchen wir, was wollen und können wir ertrotzen, hin zu der Frage, was ist uns denn als Organisation erlaubt, damit wir überhaupt irgendwas fordern dürfen, ganz noch weit davor, ob man das dann, was man fordern darf, dann auch bekommt. Inzwischen, das war ja das Ergebnis dieser interessanten Veranstaltung namens Mediation, ist es ja so, dass die Bahn sagt, ja, einen eigenen Tarifvertrag dürft ihr gerne haben, aber der muss sich widerspruchsfrei in das Tarifgefüge der Transnet einfügen. Das ist ein ausgesprochen interessanter Standpunkt, der sagt, natürlich können wir das Gleiche, was wir mit denen ausgemacht haben, nochmal auf den zweiten Zettel schreiben und dann steht der GDL drunter, das kostet uns überhaupt nichts. Aber soweit das nicht identisch ist, was inhaltlich in dem Vertrag steht, kommt auch ein eigener Tarifvertrag nicht in die Tüte. Und entsprechend übrigens haben die Angebote der Bahn seit dieser Mediation auch ausgesehen. Diese Angebote waren der Sache nach ein Witz. Das erste Angebot war, ja natürlich könnt ihr mehr Lohn verdienen, dann verlängern wir eben die Wochenarbeitszeit um 2 Stunden und schon ist der Lohn um so und so viel Prozent gestiegen. Wo die GDL gerade sagt, sie will weniger, dass ihre Leute weniger arbeiten müssen und für die Arbeit mehr kriegen, sagt der Medon, ach das ist überhaupt kein Problem, mehr Geld gibt es für mehr Arbeit. Das war das erste sogenannte Angebot und das zweite sogenannte Angebot war, wir können ja die von euch bereits geleisteten Überstunden bezahlen und dann habt ihr auch gleich 1400 Euro mehr und damit seid ihr doch schon fast bei euren 10% angekommen. Diese beiden Angebote hat die GDL sehr zu Recht als Witz zurückgewiesen und das ist im Moment der Stand der Tarifverhandlungen zwischen diesen beiden Organisationen. Und wo die GDL dann gestreikt hat, hat die Bahn alles getan, um zu demonstrieren, dass sie beim Streiken am längeren Hebel sitzt. Sie hat selbst Züge ausfallen lassen, hat Lokführer mit Abmahnungen und fristlosen Entlassungen schikaniert, hat Streikende zu zwangsweisen Notdiensten eingeteilt und ununterbrochen die Öffentlichkeit gegen die GDL aufzuwiegeln versucht, hat also nichts unversucht gelassen, um die Mitglieder und den Verein selber einzuschüchtern und ihnen klarzumachen, dass sie gegen die Übermacht des Kapitals sowieso keine Chance haben. Na gut, das ist das Kapital. Das stellt mal klar, wo sein Interesse liegt und wie selbstverständlich es davon ausgeht, dass das auch gilt und anderes sich hierzulande nicht durchzusetzen hat. Eine zusätzliche Wucht bekommt dieser Standpunkt der Bahn AG dadurch, dass die etablierte Gewerkschaft Transnet in dieser Auseinandersetzung auf der Seite des Bahnvorstands steht und gegen die GDL und das nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Das ist einerseits natürlich überhaupt kein Wunder, weil die Forderungen der GDL ja eine Kritik an der Transnet sind. Das hat die GDL auch selber immer wieder betont, dass sie ja genau deswegen aus der Tarifeinheit damals ausgetreten ist, weil sie mit den Abschlüssen und den Forderungen der Transnet nicht einverstanden ist. Diese Vorgehensweise hat der GDL 2 sie in der Arbeiterbewegung schon immer sehr beliebte Vorwürfe eingehandelt. Der erste Vorwurf hieß, das, was ihr mehr ausholt, geht auf Kosten der anderen Beschäftigten. Und das zweite hieß, ihr spaltet die Gewerkschaftseinheit und seid deswegen ein Schädling für die Vertreter, für die Vertretung von Arbeiterinteressen. Zu dem ersten Argument. Das erste Argument ist eigentlich so lächerlich, dass man es eigentlich gar nicht widerlegen müssen, wie geht der Satz, das Wort, müsste. Wenn es nicht so verbreitet wäre, die Vorstellung, die dem zugrunde liegt, ist die des Lohns, des Gesamtlohns, die das Kapital zahlt, als eine Art Topf, wo wenn ein Teil der Belegschaft, jetzt in diesem Fall die Lokführer, mehr aus diesem Topf rausgezahlt bekommt seitens des Kapitals, dann können natürlich die anderen logischerweise nur weniger kriegen. Diese Vorstellung ist in mehreren Hinsichten unsinnig. Erstens, wenn die Lohnsumme, die das Unternehmen zahlt, tatsächlich ein Topf wäre, wie kommt es denn, dass die Bahn die Reallöhne in den letzten Jahren um 10% gesenkt hat? Irgendwie ist der Topf ja da anscheinend etwas kleiner geworden, und zwar seitens derer, die den Lohn zahlen. Die Veränderung der Gesamtlohnsumme, die geht immer als selbstverständlich durch. Wenn eine Gewerkschaft antritt und sagt, sie will mal die Lohnsumme in einer anderen Richtung verändern, dann wird so getan, als ob es sowas wie eine objektive Obergrenze davon gäbe, was ein Betrieb überhaupt zahlen kann, sodass notwendigerweise, wenn einer mehr kriegt, es doch wohl klar ist, dass der andere dann weniger kriegen muss. Das zweite Argument, Spalter. Immer wenn jemand was anderes will als das, was gilt, spaltet er. Ich lese mal vor, wie die Transnet-Führung, also in diesem speziellen Fall der Transnet-Chef Hansen, diesen Vorwurf erläutert. Er hat eine Stellung abgegeben zu dem 4,5% Abschluss und hat gesagt, der wäre eben erstens prima und zweitens würde der genau in die Landschaft passen. Und dann hat er gesagt, ich zitiere, zu denken gibt, dass die rund 32.000 Lokführer und Zugbegleiter nicht von der Partie sind. Sie fordern, soweit sie Mitglieder der GDL sind, für ihre Berufsgruppe wesentlich größere Tariferhöhungen, was man bei Kenntnis der derzeitigen Entlohnung versteht. Da muss man mal Luft holen. Der Mann hat gerade einen 4,5% Abschluss für seine, die bei ihm organisierten, also für die Gesamtbelegschaft der Bahn, ausgemacht, von dem er übrigens selber weiß, dass er unterm Strich gesehen knapp mal die Inflationsrate ausgleicht. Und der sagt, ja, Verständnis hat er schon dafür, dass Leute, die mit 1500 Euro netto nach Hause gehen, ganz gut mehr Geld gebrauchen könnten. Dafür fühlt er sich aber nicht zuständig. Er hat nur sehr viel Verständnis für dieses Bedürfnis. Als wäre er gar nicht der Organisator von Lohninteressen und Arbeiterinteressen, sondern quasi ein neutraler Beobachter, der so mal hinschaut, was die Leute verdienen und sagt, ja, ist schon ein bisschen wenig, leuchtet mir schon ein. Wenn übrigens, jetzt geht es weiter mit dem Spaltervorwurf, die Transnet die Spaltung zwischen der GDL und sich nicht leiden kann, wäre es ja übrigens ein leichtes für ihn, sie zu beseitigen. Er müsste sich ja nur der Forderung der GDL für die gesamte Bahnbelegschaft anschließen, dann wäre nichts mehr gespalten, alle wären wieder einig. Und vielleicht hätte ja dann sogar die Auseinandersetzung mit ein bisschen mehr Wucht mehr Chancen, sich durchzusetzen. Das sieht Herr Hansen nicht so, sondern folgendermaßen. Darüber hinaus, ich zitiere jetzt wieder, will der GDL seit Mai 2006 einen eigenständigen Tarifvertrag. Damit würde ein gemeinsamer Flächentarifvertrag Schiene in weite Ferne rücken. So notwendig und verständlich der Kampf um Lohnerhöhung ist, so bedenklich ist eine Entwicklung, bei der die Arbeitnehmer ihre Ziele und Forderungen getrennt, teilweise sogar gegeneinander durchzusetzen versuchen. Eine fehlende Solidarität gefährdet meist die Grundlage aller gewerkschaftlichen Maßnahmen, was sehr schnell für alle Beschäftigten Nachteile mit sich bringen kann. Die deutsche Gewerkschaftsbewegung hat in ihrer 130-jährigen Geschichte schon viele Abtrennungen und Spaltungen miterleben müssen. Immer war es der einträglichere und auch gesellschaftlich bessere Weg, wenn die Beschäftigten einer Branche sich nicht gegeneinander aufspielen ließen. Das ist eine interessante Mitteilung aus dem Mund eines Mannes, der gerade gegen die Forderung nach einem höheren Tarifabschluss antritt. Einigkeit macht stark, mag ja sein, ist ja in vielen Fällen auch so. Fragt sich bloß, wofür Hansen die eigentlich will. Er tut so in seinem Zitat, als wollte er diese Einigkeit fürs Besser und Mehr durchsetzen. Die wäre ja im Übrigen auch leicht zu haben. Meinen tut er aber in der Sache nach ganz was anderes. Er meint, die GDL kratzt am Alleinvertretungsanspruch der Transnet für die Bahnbeschäftigten und das kann er ihr nicht durchgehen lassen. Und das ist ein erstens sehr harter und zweitens in der Sache aber auch sehr begründeter Standpunkt einer Gewerkschaft wie der Transnet. Erstens widerlegen oder würden höhere Abschlüsse nämlich die gewerkschaftliche Lebenslüge blamieren, die immer behauptet, mehr ist nicht drin. Das ist nur so lange glaubwürdig, wie ein Abschluss alternativlos ist. Kaum gibt es eine Alternative, ist das Argument widerlegt. Mitglieder treten über, in der Transnet selber kommt es zum Streit, das passiert ja alles schon. Die Gewerkschaft kriegt also mit, ihre eigenen Mitglieder nehmen ihr die Behauptung, es geht nur so, wie wir das machen und da kommt eben nur 4,5% raus, nehmen ihr diese Behauptung schlicht und einfach nicht mehr alle ab. Und zwar einfach deswegen, weil es den Konkurrenzverein gibt. Die Macht der Gewerkschaft nach innen über ihre Mitglieder wird angekratzt und diese Macht ist für die Gewerkschaft sehr wichtig, weil sie nämlich die Grundlage ihrer Macht nach außen ist, ihrer Macht gegenüber der Bahn AG. Für die Bahn AG ist der Lohn, den sie mit der Transnet abschließt, eine Konzession, ein Preis, den sie dafür zahlt, dass die Belegschaft nach der Tarifrunde, wie schlecht auch immer das Ergebnis ausgefallen sein mag, wieder brav antritt und alles leistet, was verlangt ist. Der Preis eben für sozialen Frieden. Und die Gewerkschaft genießt Respekt beim Gegner wegen ihrer Macht über ihre Mitglieder, nämlich darüber, dass sie eben wirklich alle vertritt, dass keiner aus der Reihe tanzt, dass sie praktisch dafür sorgt, dass ihre Abschlüsse gelten und damit auch die Friedenspflicht eingehalten wird, die mit dem Tarifvertrag einhergeht. Im Ernst also will die Transnet als Ordnungsmacht vom Kapital anerkannt werden. Dafür braucht sie eine folgsame Basis. Ihre Mitglieder sollen deswegen zu ihr halten, weil sie als eine solche Ordnungsmacht beim Kapital was rausholt. Und nur als solche will sie sich auch um das Lohninteresse kümmern. Übrigens, das kann man nochmal sehr schön an diesem Brief erkennen, den der Herr Medorn an die Merkel geschrieben hat. Da sagt er nämlich, da fordert er die Kanzlerin zum Eingreifen ein mit dem Argument, also fordert die Macht kleiner Spartengewerkschaften gesetzlich einzuschränken. Die Bahn sei, das ist offenbar ein Zitat jetzt aus dem Brief im Spiegel, mit einem Arbeitskampf konfrontiert, in dem ein eigenständiger Tarifvertrag für die Berufsgruppe der Lokomotivführer durchgesetzt werden soll. Dies hätte eine Spaltung der Belegschaft und eine schwer zu beherrschende Tarifvielfalt zur Folge, die über kurz oder lang auch auf andere Wirtschaftszweige übergreifen würde. Um eine solche Entwicklung zu verhindern, schlägt der Konzernchef einen Ordnungsrahmen zum Erhalt der Tarifeinheit am Standort Deutschland vor. Man wundert sich natürlich schon ein bisschen darüber, dass ausgerechnet das Kapital große, mächtige Einheitsgewerkschaften verlangt. Nichts schöner als ein großer, mächtiger Gewerkschaftsgegner. Ja, das beruht offenbar darauf, dass dieser große und mächtige Gewerkschaftsorganisation eine Tarifpolitik macht, die sich eben sehr brav und sehr einfühlsam in die Bedürfnisse des Kapitals hineindenkt und ihnen mit ihrer Tarifpolitik folgt. Übrigens, wie das geht, kann man erfahren, wenn man mal die Berichte über die aktuelle Tagung der IG Metall, der größten Industriegewerkschaft der Welt, mal nachliest. Bitte? Ja? Ja. Überall, wo es in seinem Interesse ist, ist es doch ganz begeistert darüber, wenn der einheitliche Tarifvertrag aufgeweicht wird. Das ist ja eine Entwicklung gewesen in den letzten Jahren. Das ist nicht nur für eine Branche, sondern auch innerhalb von Unternehmen ungeheuer. Ja, sehr richtig. Das war halt das nächste Argument, das ich sagen wollte, von wegen, die hätten was gegen Tarifvielfalt. Ne? Die machen selber, die spielen selber mit Begeisterung, immer arbeiten immer Gruppen gegeneinander aus, wo es nur irgend geht. Also das ist auch nochmal die zweite Lüge an dem, was der Medum da erzählt, wenn er sagt, das wäre jetzt aber ganz schrecklich, wenn wir ganz viele verschiedene Vereinbarungen hätten. Die Transnet bekämpft die GDL nicht bloß argumentativ, sondern auch praktisch. Sie hat mit der Bahn AG in ihren Tarifabschluss hineingeschrieben eine Klausel, wonach die Bahn dann, wenn sie mit der GDL einen höheren Abschluss vereinbart, auch mit der Transnet in neue Verhandlungen eintreten muss. Da könnte man denken, naja, ist ja nicht schlecht, guckt sie erstmal. Ist zwar blöd, würde ich mal sagen, aber gut. Guckt sie erstmal, was die GDL rauskriegt, und wenn sie was rauskriegt, sagt sie, das wollen wir auch. Dass dieses Missverständnis gar nicht erst aufkommt, dafür sorgt gleich ein Vertreter der Transnet selber. Zitiere: Hansen erklärte, es sei bei einer Einigung von Bahn- und Lokführern im Sinne der GDL für Transnet zweitrangig, den eigenen Abschluss nachzubessern. Wir laufen der kleinen Gewerkschaft nicht hinterher, meinte er. Doch sollte es dazu kommen, müsse Transnet überprüfen, ob man den strategischen Kurs der Bahn weiter mittragen könne, sagte Hansen und kündigte damit unverhohlen die Möglichkeit an, Medorn nicht länger bei seinen Börsenplänen zu unterstützen. So ein interessantes Argument. Der sagt richtig ausdrücklich, so ist die Klausel nicht gemeint, dass wir dann auch höhere Forderungen stellen. Die ist so gemeint, dass ihr denen nichts zahlen sollt. Und wenn ihr das trotzdem tut, dann verliert ihr unsere Unterstützung bei dem wichtigsten Projekt der Bahn in der gegenwärtigen Zeit. Insofern, deswegen will ich da noch ein paar Worte drüber verlieren, ist die Transnet ein sehr bezeichnendes Beispiel dafür, als was eine Gewerkschaft in diesem Lande was gilt, welche Art Gewerkschaft nach allgemeinem Dafürhalten in unser Land passt. Ausdrücklich nicht als Organisator von Lohninteressen ihrer Mitglieder gegen die Unternehmer, sondern als Ordnungsfaktor für das gedeihliche Zusammenwirken von Kapital und Arbeit. Die Gewerkschaft sieht sich gar nicht als eine Seite eines Gegensatzes, sondern sie sieht sich als Organisator einer Abhängigkeit, die betreut sein will und die einen Fürsprecher und einen Anwalt und einen mächtigen Betreuer braucht. Die etablierten Gewerkschaften haben den Standpunkt verlassen, dass es um Lohn geht und dass Lohn immer einen Gegensatz zum Kapitalinteresse beinhaltet. Am allerwichtigsten, das ist ihr Standpunkt, sind die Arbeitsplätze. Die Bedingung der Möglichkeit, überhaupt einen Lohn zu verdienen, muss gesichert werden. Dafür muss erstmal das Unternehmen florieren, Gewinne machen, an die Börse gehen, sich zu einem weltweiten Logistikkonzern ausbauen und so weiter und so fort. Und wenn das alles klappt, ja, dann sind genau die Arbeitsplätze gesichert, die gesichert sind. Und die Gewerkschaft kann sich dies als Erfolg auf die Fahnen schreiben. Einerseits muss man sagen, ist diese Logik als Gewerkschaftsstandpunkt absurd. Denn um seine Abhängigkeit vom Kapital zu organisieren, braucht der Arbeiter wirklich keine Gewerkschaft. Das kann er auch alleine. Dass man vom Kapital abhängig ist, dass man sich dem fügen muss, was es einem zahlt und was es einem an Leistung abverlangt, das muss nicht noch zusätzlich eine Organisation für die Arbeiter organisieren. Die andere Seite ist, dass dieses Argument insofern gar nicht absurd ist, als es diese Abhängigkeit der Arbeiter vom Kapital ja wirklich gibt, dass das, worauf sich die Gewerkschaft da beruft, wenn sie diesen Standpunkt einnimmt, wir müssen uns als quasi Nebenmanager mit um den Gewinn kümmern, damit die Arbeitsplätze gesichert bleiben, dass diese Abhängigkeit eine praktische Wahrheit ist, eine praktische Tatsache, auf die sie deutet und sagt, und weil das so ist, weil das halt, Milon vorhin, die Realität ist, deswegen ist es wichtig, dass die Gewerkschaft dabei ist, dieses Verhältnis auch für die Arbeiter gedeihlich zu gestalten. Und wenn man so will, kann man sagen, ist die GDL in diesem Widerspruch eigentlich bloß die andere Seite. Die etablierten Gewerkschaften sagen, erst muss der Gewinn gesichert sein, das erkennen wir an und deswegen stimmen wir Reallohnsenkungen, stimmen wir einer Unterbietung des Flächentarifvertrags und so weiter und so fort zu, weil nur so kann das Unternehmen Leute überhaupt beschäftigen. Und die Frage, was sie dann noch dafür kriegen, dass sie beschäftigt werden, ist eine dem untergeordnete Sache. Die GDL sagt, ja, immer bloß unterwerfen, immer bloß der Logik des Kapitals folgen, da kommt ja der Lohn völlig unter die Räder. Da muss man doch auch mal gegenhalten und sicherstellen, dass wenigstens so viel rauskommt, dass es halbwegs zum Leben reicht. Und dieser Widerspruch ist objektiv. Das ist nämlich der Widerspruch, in dem der Lohnarbeiter wirklich drinsteckt. Das Geld, was er bekommt und wovon er leben muss, hat überhaupt nicht den Zweck, wird überhaupt nicht dafür bezahlt, dass er davon leben kann. Und deswegen muss er auch noch drum kämpfen, dass er es überhaupt bekommt. Und dieser Widerspruch, der ist gewerkschaftlich in der Tat nicht aufzulösen. Das Profitinteresse rangiert eben wirklich objektiv vor dem Lohninteresse. Und aus dem Widerspruch kommt man so lange auch nicht raus, solange man wie die GDL sich eben auf den Standpunkt der Kompensation von Schäden stellt, von denen man ganz genau weiß, dass sie morgen wieder anfangen. Das ist die eine Sache. Das ist das Objektive daran, dass in dieser Wirtschaftsweise, in einer Gesellschaft, in der der Zweck der Wirtschaft private Geldvermehrung ist, der Lohnkampf einerseits unbedingt notwendig und unvermeidlich ist und andererseits diesen harten Widerspruch an sich hat, sofern er beim Lohnkampf bleibt, sofern er immer bloß die Verhältnisse reproduziert, gegen die er antritt, eben dann sich selber immer wieder notwendig macht. Das ist das Objektive, aber das Objektive interessiert das Kapital und den Staat herzlich wenig. Denen ist natürlich eine Gewerkschaft wie die Transnet wesentlich lieber als eine wie die GDL. Also dass sie beide zwei Seiten eines wirklichen Gegensatzes verkörpern, der Gegensatz von Kapital und Arbeit ist, das mag ja sein, vom Standpunkt der zuständigen Macher dieser Gesellschaft sieht die Sache so aus, dass sie dann doch lieber Gewerkschaften haben, und die haben sie ja hierzulande in der Mehrheit auch, die sich dann gleich auf den Standpunkt stellen, dass die Unterordnung des Lohns und das Kapital auch Gewerkschaftsanliegen ist und zu sein hat. Und wie die Tarifrunden von Organisationen wie der Transnet gehen, das kennt man ja denn deswegen auch schon. Da sagt ja auch die bürgerliche Presse Ritual dazu und findet das eigentlich sehr in Ordnung, dass die bloß ein Ritual sind. Das ist ja gar nicht kritisch gemeint. Die Gewerkschaft überlegt sich vorher, was wohl ungefähr in die Landschaft passt. Dann fordert sie, wie in diesem Fall die Transnet, 7%. Jeder weiß schon, ja, die Hälfte wird ungefähr rauskommen. Dann veranstaltet sie ein paar Warnstreiks, um zu demonstrieren, was sie könnte, wenn sie wollte, was sie aber natürlich nicht will, weil sie ja so verantwortungsvoll ist. Und wozu die notwendig sind, sagt auch in diesem Fall ein Transnet-Vertreter gleich selber. Die Warnstreiks haben ein Ventil geöffnet, die Mitarbeiter können endlich ablassen. Das war dringend nötig. Zynischer kann man das eigentlich kaum formulieren, dass man die Mitarbeiter deswegen antreten lässt, weil sie sauer sind über ihre schlechten Löhne und ihre schlechten Arbeitsbedingungen, dass man zeigt, dass man gekämpft hat und dass deswegen auch wirklich nicht mehr drin war als das, was man vorher schon rausholen wollte. Kaum tritt ein Verein auf, der seine Forderung nicht, wie die etablierten Gewerkschaften, auf das hinbastelt, was die andere Seite wahrscheinlich zahlen will, ist sie also wirklich, wie gewerkschaftlich auch immer, ein Verstoß gegen die ganze Art, wie hierzulande Lohninteressen inzwischen normalerweise geregelt werden und wo das Kapital auf dem Standpunkt steht, es habe auch ein Recht darauf, dass Lohninteressen so und nur so geregelt werden. Und deswegen ist es für den Fortgang der Auseinandersetzung letztlich auch vollkommen egal, wie viel mehr Lohn und wie viel weniger Arbeitszeit die GDL jetzt nun tatsächlich unterm Strich will. Es reicht ja schon völlig aus, dass sie eine solche Abweichung in die Welt setzt, dass sie sich weigert, das übliche Vorgehen einzuhalten und dass sie sich tatsächlich ernsthaft vornimmt, den Bahnverkehr zu stören, wenn die Bahn sich auf ihre Arbeitszeit- und Geldforderungen nicht wenigstens mit einem Angebot in Sachen Geld und Arbeit einlässt. Und das tut ja die Bahn nun nach wie vor nicht. Und dann wird aus einem Streik was anderes als das, was die Transnet in diesem Sommer veranstaltet hat. Das ist dann nicht mehr eine bloße Demo der Möglichkeit einer Störung der Wirtschaft, sondern eine wirkliche Störung. Das ist ein wirklicher Machtkampf zwischen Kapital auf der einen Seite und der GDL auf der anderen Seite. Und in diesem Machtkampf geht es ganz banal darum, welche Seite die andere erfolgreich schädigen und mit der Schädigung erpressen kann und wer bei dieser wechselseitigen Schädigung länger durchhält. Und auch da muss man sagen, es sind die Kampfmittel beider Seiten schon im Ausgangspunkt etwas unterschiedlich beschaffen. Das Kampfmittel der Bahn ist nämlich gemeinerweise schon wieder die Abhängigkeit der Beschäftigten davon, dass sie vom Lohn leben müssen. Der ist schon von seiner Höhe her so beschaffen, dass er die Bedürftigkeit und die Angewiesenheit auf Geld der Arbeiter ständig reproduziert. Sie brauchen unbedingt mehr Geld und bekommen es nur, wenn sie die Arbeit eine Zeit lang verweigern. Dafür braucht es dann eine Streikkasse, in die muss man dann auch ein Stück seines schwer erarbeiteten Geldes reinzahlen und so weiter und so fort. Das Kapital nötigt den Arbeitern einen Kampf auf, den sie aus der eigenen Tasche finanzieren müssen und sorgt gerade mit der Niedrigkeit des Lohns dafür, dass ihnen das gar nicht so leicht fällt. Und da zeigt sich wirklich nochmal auch am Streik die Härte des Lohnarbeitsverhältnisses und man merkt auch, dass die Bahn das ganz genau weiß

mit der Arbeit der Leute mit wenig Geld und viel Leistung Gewinn machen und Gewinn machen sollen und die deswegen es nicht vertragen, wenn auch nur bloß für 10% eine kleine Gewerkschaft da mal eine Zeit lang was in Unordnung bringt. Gut, damit bin ich durch und alle Fragen, Ergänzungen und was es sonst noch gibt, sind jetzt erbeten. Also man kann zu einzelnen Punkten auch noch jede Menge mehr erzählen, aber ich habe es jetzt mal versucht, ein bisschen knapp zu halten, damit man noch ein bisschen Zeit hat, sich über das eine oder andere zu unterhalten. Es gibt eine Besonderheit der Bahn in ihrer Stellung in der Volkswirtschaft als Infrastrukturunternehmen, wo in anderer Weise oder in größerem Umfang, sage ich mal, so habe ich das Argument verstanden, tatsächlich Produktionsprozesse an anderen Orten von ihr abhängig sind. Das will ich erstens überhaupt gar nicht bestreiten. Ich weiß aber gar nicht so recht, wofür das Argument jetzt eigentlich sprechen soll, außer dafür, dass man dann als Gewerkschaft natürlich ein bisschen mehr Druckmittel hat, als vielleicht in einem mittelständischen Metallbetrieb im Bayerischen Wald. Aber wofür sollte das jetzt eigentlich ein Argument sein? Ich wäre nicht einverstanden, das war bloß gegen das, was du gesagt hast, die Bahn ist einfach nur so ein Wirtschaftsunternehmen wie jedes andere. Wollte ich einfach nur sagen, okay, nee, sie hat noch eine Besonderheit. Aber Du hast vollkommen recht, das betrifft eigentlich nicht deine Hauptargumente. Wenn ich die Besonderheit der Bahn kennzeichnen würde, dann würde ich die ein bisschen anders kennzeichnen, nämlich so. Das merkt man dem Standpunkt von dem Medon schon an. Der steht auf dem Standpunkt, dass die Bahn einerseits, das ist ja die Zielsetzung des Börsengangs gewesen, muss man glaube ich wahrscheinlich inzwischen sagen, es ist ja jetzt inzwischen unklar, ob der überhaupt stattfindet, aber das mal beiseite. Der steht nämlich einerseits auf dem Standpunkt und mit ihm übrigens die ganzen Kommentatoren, dass die Bahn ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist und sein soll, die ihr Geschäft nach allen Regeln der Kunst eines privatwirtschaftlichen Unternehmens macht. Dass der Shell sagt, die Löhne sind in den letzten 10 Jahren seit der Bahnprivatisierung, die Reallöhne sind um 10% gesunken, das ist ja gerade eine wesentliche Abteilung dessen gewesen, was der Bahn in Auftrag gegeben worden ist, als sie privatisiert worden ist. Verwandelt euch mal aus einem schwerfälligen Dienstleistungsbetrieb, der den Staat immer was kostet, in ein wunderbar funktionierendes kapitalistisches Unternehmen, was ganz viel Gewinn abwirft, dann auch noch dem Finanzkapital ein Angebot macht und sich zu einem weltweiten Logistikkonzern ausbaut. So, das war der Auftrag der Politik an die Bahn und die hat sie erfüllt. Als dieses Unternehmen beansprucht die Bahn aber gleichzeitig, dass sich ihre Beschäftigten quasi sowas wie Beamte aufführen sollen. Weil das Argument, die dürfen nicht streiken, weil die legen ja die ganze Volkswirtschaft lahm, nimmt im Grunde das Argument in Anspruch, da wird doch eine volkswirtschaftliche, nicht eine privatkapitalistische, sondern eine volkswirtschaftliche Funktion erfüllt. Und für die müsste es eigentlich Beschäftigte geben, die in einem Beamtenstatus sind, mit den besonderen Beschäftigungsbedingungen des Beamten, also Unkündbarkeit und Ähnliches. Jetzt will die Bahn ja beides, das ist doch der Hammer. Die sagt, sie will sowohl die Vorzüge und die Nützlichkeiten einer pur privatwirtschaftlichen Organisation der Arbeitsverhältnisse, Hire und Fire, Leiharbeit und alles, was dazugehört, weg mit den Beamtenprivilegien, weg mit der Unkündbarkeit und so weiter und so fort. Und sie will den Status eines Vorzeigeunternehmens, der wegen seiner wichtigen Funktion seine Leute behandeln kann, wie er will, weil er ist ja schließlich ein steht im Zentrum der Wirtschaftsordnung und wenn er bestreikt wird, wird die Wirtschaftsordnung bestreikt. Also aber das wollte ich eigentlich, das habe ich jetzt nicht am Schluss nicht speziell an der Bahn ausgeführt, das wollte ich eigentlich mit meiner Schlussbemerkung nochmal erläutern, dass dieser Standpunkt zu sagen, die Leute dürfen deswegen nicht streiken, weil, und dann kommen mal so Argumente wie, was weiß ich, da fehlt die Babynahrung oder da kommen die Medikamente nicht da und dahin und so weiter. Da muss man sagen, erstens, wenn es ihnen denn so fürchterlich wichtig ist, dass die Babynahrung hinkommt, dann sollen sie den Leuten in Gottes Namen mehr zahlen, dann bringen sie die Babynahrung schon dahin. Das ist erstmal die Heuchelei an dem Argument. Das zweite ist, dass es so geständig ist, dass die Funktion der Lohnarbeit, der Gewinnproduktion, dass sie eine qua non für jede gebrauchswertmäßige Tätigkeit ist, die in dieser Gesellschaft stattfindet. Und so argumentieren die ja auch. Das Zweite, was die Kalkulation von der GDL angeht, ich muss sagen, ich habe mich in deren Gehirnwindung nicht so reingedacht. Ich habe einfach mal genommen, was sie so aufgeschrieben haben und wie sie ihre Forderungen begründet haben und wie sie auch jetzt noch sie begründen und habe dann versucht, daran ein bisschen zu erläutern, warum eigentlich die Welt sich über die so aufregt. Und ob da noch eine andere Kalkulation dahinter steht oder nicht, weiß ich nicht und ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ich glaube, wie sich da wieder reingenommen wurde, wenn die GDL-Vertrag dann das Ende. Ich weiß nicht, ob das vorhin so genau ausgeführt hat, ob ich es nicht mitbekommen habe, oder das ist nicht ganz dran geworden. Gut. Sollen wir die Stelle suchen? Also ich zitiere das jetzt aus der SZ. Die Gewerkschaften Transnet und GdBA, das ist diese kleinere Bahngewerkschaft, haben im Tarifabschluss mit der Deutschen Bahn eine Klausel durchgesetzt, die es nahezu unmöglich macht, dass Lokführer höhere Lohnzuschläge bekommen als die übrigen Bahnbeschäftigten. Der Tarifvertrag mit Transnet und GdBA wäre hinfällig, sollten die Lokführer einen besseren Abschluss erzielen. Das ist das, was die Transnet und die GdBA mit dem Bahnvorstand vereinbart haben. Also die haben, dazu muss man wissen, hab ich erstmal unterstellt, dass diese beiden Tarifverhandlungen ja von Anfang an parallel und konkurrierend gelaufen sind. Und während der Tarifrunde der Transnet hat die ja schon immer zu versucht, die GDL davon abzubringen, überhaupt eine eigene Forderung aufzustellen und schon gleich nicht eine, die so massiv von der Transnet abweicht. Und als ihnen das nicht gelungen ist, haben sie halt mit dem Arbeitgeber diese Klausel vereinbart. Und diese Klausel besagt halt, die Transnet fühlt sich an nichts, was sie mit der Bahn vereinbart hat, gebunden, wenn die Bahn der GDL mehr zahlt. Und da wollte ich eigentlich nur zu sagen, das könnte man ja im ersten Blick so lesen, wie dass damit hält sie sich den Rücken frei oder eröffnet sich die Chance, wenn die Bahn der GDL mehr zahlt, zu sagen, dann wollen wir auch mehr. Und das dementiert die Gewerkschaft selber und sagt, darum wäre es ihr gar nicht gegangen, sondern es geht ihr wirklich ausdrücklich darum, dass es keinen gesonderten und besseren Abschluss gibt. Und das haben sie übrigens auch in der Mediation nochmal ausdrücklich als Standpunkt vertreten. Also sie haben mit dem Bahnvorstand zusammen sich diese Formulierung ausgedacht, ein eigener Tarifvertrag der GDL muss sich widerspruchsfrei in das Tarifsystem der Transnet einfügen. Und haben auch keinen Zweifel dran gelassen, wie sie das meinen, dass nämlich eben dann die Eingruppierung und sonstigen Bestimmungen des Lohnbezugs identisch sein soll mit denen, in denen im anderen Tarifvertrag schon drinsteht. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet oder was du noch darüber hinaus wissen wolltest. Ja, vielen Dank jetzt noch für den Vortrag, der mir sehr gefallen hat. Eine Frage, ein Aspekt, für die relativ schnell nach meiner Erinnerung hinweggegangen ist, die Frage nämlich, ob nicht Frau Merkel oder die Bundesregierung den Wunsch von dem Herrn Medorn möglicherweise mittelfristig aufnehmen wird. Und es ist natürlich klar, dass Frau Merkel nicht jetzt sagt, ja, ich glaube, schlecht, nur weil Herr Medorn ihren Brief geschrieben hat. Aber ich meine, Sie haben jetzt recht auch hingewiesen, dass auch in der SPD es da wohl kritisch gibt für das Kurs der GDL. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, man ist ja sehr schwer abgeschätzt, wie das weitergeht und GDL sich jetzt mit ihren Vorstellungen zumindest teilweise durchsetzt. Aber unterstellt man das jetzt einfach mal, drückt man die GDL in den Raum, seht ihr auch Gefahr, dass dann in der Tat es Überlegungen dann geben wird, in der großen Koalition eben das kollektive Arbeitskampfrecht, das kollektive Arbeitsrecht dann gesetzlich zu regeln, was ja bislang nicht der Fall ist. Und dass dann ja, das auch recht unabsehbare Konsequenzen haben könnte. Ich meine, das ist eine spekulative Frage, ist klar, aber. Also ich kann ja mal sagen, was an der Frage nicht spekulativ ist. Die Merkel hat ausdrücklich das Ansinnen von Medorn zurückgewiesen und hat sich, wie ich schon zitiert habe, auf den Standpunkt berufen, bei uns gibt es Tarifautonomie und das sollen die Bahn und die GDL unter sich ausmachen. Zweitens hat heute der Bundesverkehrsminister beide Seiten zu Verhandlungen, konstruktiven Verhandlungen aufgefordert. Ich habe in meinem letzten Punkt versucht zu erläutern, warum die Politik diese Stellung zu Tarifauseinandersetzung einnimmt. Warum sie erstmal gar kein von sich her gesehen, gar kein Interesse daran hat, so wie die Dinge aktuell in Deutschland liegen. Das ist jetzt ist ja keine Prognose für irgendwas, sondern kennzeichnet die aktuelle Lage, wie sie halt im Moment hierzulande gegeben ist. Dass die im Moment keinen Grund sehen, von dem Standpunkt abzurücken, dass die freiwillige Unterordnung der Arbeiterorganisation und das Kapital immer noch in Deutschland bislang die effektivste Methode war, den sozialen Frieden zu gewährleisten, und dass sie gegenwärtig auch gar keinen Grund sehen, von diesem Urteil abzugehen, weil es ja auch alles wunderbar funktioniert. Ich habe ja gar nicht die Behauptung aufstellen wollen, die halte ich übrigens auch nicht für spekulativ, dass natürlich auch sehr anständige demokratische Staaten, zum Beispiel Großbritannien, dann, wenn sie der Auffassung sind, dass eine Gewerkschaft tatsächlich ihre Kompetenzen überschreitet und Forderungen stellt und Arbeitskämpfe anzettelt, die sie wirklich als Störung im weitesten Sinne, auch als politische Störung begreift, wie Maggie Thatcher damals bei den Bergarbeitergewerkschaften, dass natürlich der Staat dann alle seine Gewaltmittel einsetzt, um die Gewerkschaft wieder auf das zurückzubiegen, wie sie sich aufzuführen hat und was sie ist. Aber das sollte ja auch keine allgemeine Aussage darüber sein, wie der Staat sich immer zur Gewerkschaft stellen soll, sondern es sollte eine Aussage darüber sein, warum und inwiefern ein demokratischer Staat das ganz prima findet, wenn die in der Tarifautonomie die freiwillige Einordnung, die freiwillige Beseitigung ist ein falsches Wort, die freiwillige Einordnung des Lohninteresses in das Kapitalinteresse stattfindet. Das ist in der Tat, und deswegen loben ja so Leute wie Prantl auch ein Land wie Deutschland als, was sagt er immer, eines der streikärmsten Länder Europas und so fort. Bei uns klappt das alles prima. Und das ist im Grunde das, was die Merkel dem Jägern gesagt hat. Führ dich nicht so auf, bei uns klappt das alles prima. Und sieh halt zu, dass du mit denen zurande kommst. Aber bei den GDL wird da ein auch möglicherweise nicht was gewonnen. Das wäre nicht der erste Fall. Also bei der ersten Gewerkschaft, Marhof, Warmucker, Brünn, auch schon ausgeschert. Also da merkt man schon, dass eben so eine Gewerkschaftsbewegung versucht, die Deckel draufzuhalten, zu den Aussprachen. Und wenn jetzt die GDL sich durchsetzt. Ja, aber ich weiß gar nicht, ich weiß, ja, und? Ja, und? Ja, also ich höre hier so raus, nee, Frau Merkel, das ist eigentlich kein Problem. Das Problem wird sich selber regulieren. Also die Äußerung, die es machen, ja, ist sogar das selbstverständlich. Merkel kommt jetzt nicht auf den Meter. Meter merkt auch reagiert. Aber ich denke schon, dass die Druckgäste steigen. Wenn jetzt die GDL zumindest teilweise in ihren Reform durchsetzt. Ich weiß nicht, was du jetzt von mir wissen willst. Also du hast ja selber gesagt, die Frage ist spekulativ. Ich habe gesagt, was das im Moment in Deutschland angesichts der Funktion, die die Gewerkschaften hierzulande ausüben, über deren nützliche Funktion ist und dass man die schätzt und haben will. Und es kann doch einer Kanzlerin gar nichts Besseres passieren, als wenn ein neuer Chef der IG Metall sich auf dem IG Metall-Tag hinstellt und sagt, das Chemnitzer Arbeitsgerichtsurteil war ein Sieg für das Streikrecht und die GDL ist ein Spalterverein. Dann ist doch alles genau so gesagt und von der Gewerkschaft geteilt, wie Merkel das auch sieht. Ja, das Streikrecht hat Recht bekommen und es versteht sich von selber, dass die IG Metall nie auf die Idee kommen würde, sowas zu machen, wie die GDL jetzt macht. Und die GDL, das habe ich ja am Anfang ausgeführt, wird von den Gewerkschaften selbst als eine Organisation beurteilt und behandelt, die die guten Sitten des sozialfriedlichen Umgangs zwischen Kapital und Arbeit in diesem unserem Lande gefährdet. Bis hin zu dem Argument von Zirske, wenn das Streikrecht in Deutschland verschlechtert wird, dann ist die GDL dran schuld. Das ist ungefähr das Motto, wenn man es benutzt, kriegt man es weggenommen, also lässt man es lieber. Also verstehst du, das hat ja irgendwie keinen großen Wert, sich zu überlegen, worauf die Politik noch alles kommen kann, wenn die Gewerkschaften sich anders aufführen, als sie aufhören. Ich weiß nicht, wozu das gut sein soll, diese Überlegung. Ich höre einfach nur raus, es wird keine Arbeitsrechte. Ich hab keine Prognose abgegeben, das kann ich nur noch mal betonen. Ich hab die Gründe dafür gesagt, warum aktuell alle Politiker aller Parteien die Tarifautonomie, die es gibt, sehr schätzen und deswegen auch das Ansinnen von Medorn zurückweisen, zu sagen, sie sollten sich quasi im Dienst seines Kampfs gegen die GDL stellen. Mehr habe ich nicht gesagt und mehr wollte ich auch nicht sagen. Vielleicht sollte man mal diesen Propassierten einleiten. Weil ich glaube, das wird zu ernst genommen als Grund. Das ist als Grund. Das ist sozusagen nicht nur die Prozentforderung, sondern streikrechtmäßig, arbeitsrechtmäßig, kommt es jetzt bei dem Beitrag so raus, als wäre es ein prinzipielles Problem. Das ist wieder zwar nicht einheit, was der Redner ja vorgibt. Ja, okay. Also ich dachte, ich hätte das vorhin schon nebenbei erwähnt, aber da kann man noch mehr zu sagen, das stimmt. Tarifeinheit, was das überhaupt ist. Also eigentlich gibt es das gar nicht, ne? Muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Das ist eine Erfindung der Arbeitsgerichte, die haben das irgendwann mal sich ausgedacht, dass das nützlich wäre und das ist jetzt auch in der Juristerei offenbar, wird das debattiert, wieso das eigentlich überhaupt eine notwendige Voraussetzung für Gewerkschaftsvereinbarung, für Tarifvereinbarung sei und so fort. Das nur nebenbei. Es geht, und das wollte ich vorhin mit dem Argument gesagt haben, wenn der Medorn sagt, ihn stört es, dass es eine zweite Gewerkschaft gibt. Das heißt, ihn stört natürlich nicht, dass es eine zweite Gewerkschaft gibt, sondern ihn stört, dass die zweite Gewerkschaft mehr haben will. Dem wäre das total recht, wenn es in seinem Betrieb 7 Gewerkschaften gäbe, wenn die alle sich so aufführen würden wie die Transnet. Das ist ein richtig erfundenes Problem, dass die Politik, oder das, deswegen habe ich das auch nochmal zitiert vorhin mit dem Medorn, und habe gesagt, das ist doch irgendwie merkwürdig, dass ein Unternehmen sich auf den Standpunkt stellt, am besten fahren wir mit einer Einheitsgewerkschaft. Weil der muss dann Einheitsgewerkschaft schon als das nehmen, was sie hierzulande ist, nämlich als eine Organisation, die Ordnung schafft, die für sozialen Frieden sorgt, die alle Anstrengungen oder alle Ansinnen irgendwie an irgendeiner Stelle etwas mehr gegen das Kapital rausholen und machen zu wollen, mit dem Argument bekämpft, das stört die Einheit und die Einheit macht uns stark und deswegen müssen wir zusammenhalten. Man hat ja gerade bei Siemens das Gegenteil erlebt. Bitte? Bei Siemens hat man ja extra noch eine Gewerkschaft gegründet. Richtig. Bei Siemens hat man ja gerade das Gegenteil erlebt, dass sie extra eine Gewerkschaft gegründet haben, um die anderen abzuhalten. Ja. Das war nochmal ein Beleg für das, was ich gesagt habe, dass sie bei Siemens ja richtig vom Betrieb her selbst sich dran gemacht haben, eine Gewerkschaft, eine Konkurrenzgewerkschaft zu gründen, weil sie gesagt haben, dass bräuchten sie mal eine Konkurrenz zur IG Metall in ihrem Betrieb. Also es gibt vom Kapital weder ein Interesse daran, dass es einheitliche Tarifverträge gibt, noch gibt es ein Interesse daran, dass sie immer nur mit einer Gewerkschaft verhandeln müssen, sondern es gibt ein Interesse daran, was diese Gewerkschaft von ihnen will und wie sie sich aufführt. Und ob das dann 5 oder eine ist, ist ihnen wirklich der Sache nach wurscht egal. Und das Argument, wie es auch in der Presse auftaucht, läuft ja im Grunde der Sache nach auf das Argument, also auf das billige Argument raus, was jeder aus seiner Kinderstube kennt, wenn das alle machen würden. Wir sagen ja und, wenn das alle machen würden, vielleicht hätten sie ja auch alle nötig. Also das ganze Argument, die GDL ist so klein und die vertritt nur so relativ wenig Leute und deswegen steht ihr das nicht zu. Da hat übrigens irgendein GDL-Vertreter hat einen ganz netten Satz, ich glaube, das war der Anwalt von denen, der hat in dem Arbeitsgerichtsverfahren gesagt, wenn sie groß wären und streiken würden, dann wäre es rechtlich verhältnismäßig. Man könnte ihnen nicht einerseits vorwerfen, dass sie so klein sind und sagen, sie dürfen nicht streiken und dann ihm auch noch vorwerfen, das wäre unverhältnismäßig. Also die beiden Argumente würden sich doch widersprechen. Fand ich ganz nett. Ja gut, also das nebenbei. Also das ist, dass diese ganze Diskussion über, wenn das alle machen würden und die Kleinen tanzen aus der Reihe und holen dann für ihre Klientel was raus und die anderen gucken in die Röhre. Das lebt von zwei Argumenten. Ich wiederhole die nochmal, ich habe die vorhin schon mal gesagt. Das erste von zwei Sachverhalten kann man vielleicht sagen. Der erste Sachverhalt, wovon es lebt, ist der, dass die Gewerkschaften, wie sie gehen und stehen, das nicht tun. Und dann auf der Grundlage, dass die sich eben so aufführen, wie sie sich aufführen, auf der Grundlage kommt dann plötzlich dieses, und da kommt eine kleine Gewerkschaft und will mehr als Störung der eingerichteten Tariflandschaft und der eingerichteten Landschaft der Arbeitsbeziehung. Da ist auch nicht das Argument, dass die klein ist, sondern das Argument, dass sie stört. Und da ist es mal wurscht, ob sie klein oder groß ist. Das zweite Argument ist, die holen ja nur für ihre Klientel was raus. Und dann kommt immer das nächste Argument, ist entweder mitgedacht oder kommt, folgt auf dem Fuße. Und das geht doch zulasten der anderen. Da will ich nochmals sagen, wieso denn eigentlich? Wieso soll die Tatsache, dass die Lokführer 10% mehr kriegen, wenn sie es denn kriegen würden, auf Kosten des sonstigen Bahnpersonals gehen? Außer man unterstellt immer schon, es gäbe so etwas wie eine fixe Lohnsumme, die das Kapital bezahlen kann und will, und die einen Arbeiter bereichern sich auf Kosten der anderen. Wenn, dann wäre ja höchstens ein Fünkchen Wahrheit in der Umkehrung des Arguments. Dass wenn die einen was rausholen, die anderen sehen, dass da was zu holen ist und sich dann auch was freuen. Aber so ist es dann vielleicht eher gemeint. Und dieses Argument, das ist aber ganz gefährlich, wenn da ganz viele Kleine auf Kosten der großen Masse daherkommen, das hat in der Sache keinerlei Begründung und will einfach bloß behaupten, dass eine Lohnforderung einer Arbeitergruppe unsolidarisch wäre, weil sie sich für die andere nicht stellt. Und das ist einfach Quatsch, hat dann nichts. Erstens Quatsch und wird mit der sehr eindeutigen Absicht verbreitet, die Leute halt gegeneinander aufzubringen. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, ich bin bei Siemens beschäftigt und da gab es sehr radikale Lohnsenkungen in der letzten Zeit und ich bin ja auch im gewerkschaftlichen Umfeld und habe jetzt Probleme damit, deine Äußerungen, dass von Seiten der anderen Gewerkschaften die GDL angegriffen wird, zusammenzubringen mit dem, was ich praktisch erfahre. Da gibt es immer zwei Argumente in der Stellung zur Gewerkschaft. Das eine ist, es ist notwendig, also Gewerkschaften sind notwendig, das finde ich ein bisschen mager, wenn man nichts über die Leistungen der Gewerkschaft sagt. Das andere ist sind Äußerungen von Gewerkschaften, die ein bisschen höher angesiedelt sind, aber nicht ganz oben, die argumentieren immer, wenn so ein kritischer Kreis von Gewerkschaftern sie auf die mageren Leistungen aufmerksam macht, die sie bringen als Gewerkschaft, damit, dass sie zu wenig Mitglieder haben. Und du hast eben auch irgendwie sowas gesagt, wie wenn sie mehr Mitglieder hätten, würden sie vielleicht was anderes machen. Vielleicht kannst du da nochmal Stellung zu nehmen. Ich wollte eigentlich das Umgekehrte gesagt haben, aber gut, sag ich es nochmal. Also vielleicht wäre es ja eine Mitgliederwerbung, mal was zu fordern und durchzusetzen. Also verstehst du das Argument, wir können nichts machen, weil wir haben so wenig Mitglieder. Das ist ja auch ein bisschen auch eine leichte Heuchelei, weil dann, wenn die Gewerkschaft Mitglieder haben will, dann muss sie denen ja schon bitte schon ein Argument dafür sagen, warum die da drin sein sollen. Und es ist tatsächlich nicht so ganz leicht, sag ich mal ein bisschen euphemistisch, zu begründen, warum man heutzutage in einer Gewerkschaft sein soll, die, wie du ja richtig gesagt hast, die laufenden Lohnsenkungen verständnisvoll tarifpolitisch begleitet. Dazu braucht man keine Gewerkschaft. Also insofern würde ich immer, wenn eine Gewerkschaft zu mir sagt, sie könnten nichts machen, weil bei ihnen wären so wenig Leute drin. Übrigens, dafür ist die GDL durchaus ein bisschen ein Beweis. Die hat ja Zulauf, seitdem sie diesen Tarifkampf führt. Ne? Das ist vielleicht liegt die Tatsache, dass die Leute nicht in der Gewerkschaft sind, gar nicht erst reingehen oder rausgehen, ja auch ein bisschen daran, dass sie gar nicht recht wissen, was die Gewerkschaft eigentlich für sie tut. Okay, komme ich nochmal zu der Gewerkschaft. Also erstmal generell von dem, was ich vorgetragen habe, hat mir das meiste sehr eingeleuchtet. Kann das alles sehr gut nachvollziehen. Speziell kann ich gut verstehen, dass man, wenn es eine GDL gibt, die richtig 5% fordert oder 30% fordert, dass man das dann sympathisch findet. Und genauso in alle Welt mit den entsprechenden Argumenten auf die einschlägt. Und die dann auch unter Umständen sich offensiv dagegen verteidigt, dass man das auch sympathisch findet. Und anscheinend, wie ja auch wie gesagt, das versuchen, das durchzusetzen. Okay, dazu aber ein paar Punkte. Also erstens, ich hatte schon gesagt, die GDL hat ja selbst anscheinend so und so viele Jahre, 10 Jahre lang nichts groß von sich hören lassen, hat das alles mit sich machen lassen. Zweitens, ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe irgendwo gelesen, diese 30% sind eine Propaganda, Arbeitgeberpropaganda, die gelten nur für Teile und ist überhaupt nicht die allgemeine Forderung der Gewerkschaft. Drittens, auch was du gesagt hast mit der Verhältnismäßigkeit, das führt durchaus auch dazu, dass die Gewerkschaft selbst sich durchaus auch Beschränkungen auferlegt. Die können sicherlich noch viel radikaler handeln. Also ich habe vor 1-2 Tagen einen Bericht gehört, dass wenn sie wollten, können sie zum Beispiel ganz leicht die ganzen Häfen lahmlegen, das würde ganz große Schäden machen, das machen die im Moment zumindest offensichtlich nicht. Im zweiten Teil deiner Ausführung, die mir auch ein bisschen, jetzt sagen wir mal, sehr knapp und gedrängt waren, kam eigentlich heraus für mich, dass du generell selbst bei einer Gewerkschaft wie der GDL durchaus grundsätzliche Bedenken hast. Also auch eine GDL schafft den Kapitalismus nicht ab. Ja, da ist also die Frage für mich vielleicht, gibt es, also das würde mich auch interessieren, weil ich bin auch im gewerkschaftlichen Umfeld tätig, auch bei Siemens, ja, auch hier verteilt. Also ich würde das durchaus auch interessieren, habt ihr überhaupt dazu etwas zu sagen? Also was gibt es so etwas nach eurer Ansicht wie eine vernünftige, eine gute, eine den Leuten nicht schadende Gewerkschaftspolitik? Oder ist das für euch alles systemimmanent und darum eigentlich auf irgendeinem Level auch wieder schlecht? Also zu den 30%. Als ich gesagt habe, das fällt aus dem Rahmen, da wollte ich erstmal, das ist erstmal ein Faktum und nicht eine Wertschätzung. Ich bin der Auffassung, dass man einer Zahl wie 30% sowieso gar nichts entnehmen kann, wenn man nicht weiß, worauf sie sich bezieht. Und mein Hinweis an der Stelle sollte gar nicht sein, ich finde jetzt die GDL-Forderung toll, sondern ich wollte sagen, So steht es hierzulande offenbar, erstens mit der Benutzung der Arbeit durchs Kapital und zweitens mit der Gewerkschaftsbewegung, dass wenn sich eine Gewerkschaft, und ich unterstreiche jetzt mal ausdrücklich das bloß, sich bloß hinstellt und sagt, uns ist in den letzten Jahren Folgendes weggenommen worden, jetzt wäre eine Gelegenheit und wir wollen das wieder haben, dass dann alle Welt sagt, die hat ja nicht mal alle Tassen im Schrank. So, das war mein Argument. Nicht, ich finde die GDL sympathisch und die anderen finde ich böse, sondern was für ein Urteil über die Gültigkeit von Lohninteressen hierzulande ist das eigentlich? Das war mein Argument. Zweitens habe ich auch überhaupt nicht behauptet, auch gar nicht behaupten wollen, war es auch nicht mein Vorwurf an die GDL, die ist nicht radikal genug oder die ist zu radikal, sondern ich wollte schon sagen, das ist das objektiv Blöde an einem Kampf, dessen Inhalt ich am Anfang ebenso, auch, glaube ich, sogar das Wort konservativ benutzt habe, der so beschaffen ist. Weil er heizt sich eine Notwendigkeit auf, eine sehr harte und sehr, sehr kostenträchtige Notwendigkeit, die er gar nicht wieder los wird, dadurch, dass er es mal gemacht hat. Es ist ja gar nicht so, dass wenn man mal für Lohn gekämpft hat, dann hat man was durchgesetzt, dann kann man sich zurücklehnen und sagen, so, jetzt habe ich was und dann brauche ich die nächsten 5 Jahre nicht wieder anzutreten. So ist es nicht. So. Und mein Argument an der Stelle war, aus diesem Sachverhalt könnte man ja auch mal einen Schluss ziehen. Nämlich, dass es kein Lob einer Wirtschaftsordnung ist, zu sagen, hier dürfen doch glatt Leute, die eine Einkommensquelle haben, die gar nicht den Zweck hat, dass sie von ihr leben können, hier dürfen die glatt drum kämpfen, dass es trotzdem klappt. So, das war mein Argument. Das war weder ein Kompliment an die GDL, noch in dem Sinne eine andere Kritik an ihr, als die ich überhaupt losgeworden bin. Das ist, was die Gewerkschaft da macht, ist, sie organisiert diesen Widerspruch der Lohnarbeit. Sie organisiert, das ist erstmal ihre Bestimmung, sie organisiert die Notwendigkeit, und dazu gehört eben der Kampf dazu, auch das habe ich ja versucht auszuführen. Und das ist nicht... Das ist immer so ein Gedanke, ne? Wenn der Kampf dazugehört, dann wäre das doch gut. Ich muss ehrlich sagen, in einer Gesellschaft, wo man immer um seinen Lebensunterhalt kämpfen muss, was soll ich denn dann an der gut finden? Und diese ganze Rede von und das Streikrecht und Koalitionsrecht und wie toll das wäre und das hätte man doch wenigstens und so. Erstens mal ist es ein sehr trostloses Lob an die Staatsgewalt, weil man ihr immer nämlich unterstellt, sie können es einem auch wieder wegnehmen. Und zweitens, Streik ist doch nichts Schönes. Streik ist eine Notwendigkeit. Eine Notwendigkeit, die sich aus der Notwendigkeit ergibt, von Lohn leben zu müssen. Aber ist doch nicht, die ist doch nicht so, dass man sagt, hurra, nichts Schöneres als jetzt mal ordentlich alles lahmzulegen, damit ich hinterher wieder hin darf. Diese Gewerkschafts Auffassung wollte ich mal ein bisschen gehetzt haben. Und insofern beantwortet sich damit für mich auch die Frage, ob ich der Meinung bin, dass es eine gute oder eine schlechte Gewerkschaft geben kann. Ich sage, Gewerkschaften sind im Kapitalismus notwendig und das ist auch die Kritik an ihnen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe natürlich deinen grundsätzlichen Kritik schon verstanden. Ich habe auch mal ausgehört. Das war ja die Grundlage von meiner ganzen Frage. Aber mir ist aufgefallen, ich kenne diesen Verein jetzt schon 20, ja, über 20 Jahre und ich auch. Also, es ist ja auch so, dass, sagen wir mal, die Kommentare, die man liest zu einzelnen Gewerkschaftskämpfen, sehr unterschiedlich sind. Und eigentlich das, was ich relativ gut ableiten kann, das ist die grundsätzliche Kritik an dem, was die Gewerkschaften tun. Aber daneben gibt es ja immer noch auch gleichzeitig das eine Stellung, die sich erstmal so anhört, als ob es unterschiedliche Maßstäbe gäbe, als ob eine, sagen wir mal, diese Gewerkschaft GDL sagt, ob das, was eine GDL macht, als ob das zum Beispiel besser wäre, als das, was eine GMK macht. zum Beispiel alles wäre halt so, dass die Bestimmung wäre, wenn am Ende mehr Aufstimme für die Leute wäre es besser, wenn sie dafür entsprechende Strategie machen, die halt dafür sorgt, dass sie entsprechend das halt hinkriegen, dann wäre es halt sinnvoll. Und aber diese Art und Weise zu argumentieren, widerspricht meines Erachtens schon gleichzeitig damit, dass man gleichzeitig sagt, das ist eigentlich grundsätzlich eine Kritik. Nimm es doch mal so. Natürlich ist es besser, wenn die Leute 10% mehr in der Tasche haben als 10% weniger. Das ist ja nun billig. Also natürlich bin ich dafür. Das Zweite ist, du merkst doch gerade die Sachen, die du erzählt hast über die Art und Weise, wie sich die GDL selber in ihren Streikvorbereitungen, ihrer Streikdurchführung. Das habe ich ein bisschen was dazu gesagt. Was ist denn das Koalitionsrecht eigentlich? Das Koalitionsrecht ist der Auftrag an die Gewerkschaft, sich selber konstruktiv um die Verhältnismäßigkeit ihres Streiks zu bemühen. So. Und selbst, jetzt sage ich es mal so, selbst eine Gewerkschaft, die wirklich den Betrieb stören will, kommt um diese Überlegung nicht umhin. Ich würde, wenn ich in die Verlegenheit käme, mit irgendeinem GDL-Menschen über diese Frage diskutieren zu wollen, ich würde dem sagen, merkst du denn nicht, gegen wen du antrittst? Das ist doch auch ein Widerspruch der Gewerkschaft selber. Aber ich mach's nochmal an diesem Urteil. Jetzt freuen sie sich alle ganz fürchterlich, dass dieses Chemnitzer Arbeitsgericht, die zweite Instanz, ihnen das Streiken erlaubt. So sagen wir, das ist offenbar ziemlich zufällig in diesem Land, an welches Gericht man gerade gerät, ob man seine Interessen vertreten darf oder nicht. Diese Organisation hat ein so gottvolles Vertrauen ins Recht, da zieht sie echt die Socken aus. Die ganze Zeit wird ihr praktisch vorgeführt, dass das Recht überhaupt kein Mittel für sie ist, sondern das Recht nach ganz anderen Kriterien und nach übergeordneten Kriterien, die ich versucht habe zu erläutern, ganz souverän entscheidet, was erlaubt sie Arbeitern in Sachen Interessenvertretung und was nicht, und immer mit dem eindeutigen Ziel, und hinterher muss aber wieder Frieden sein. So. Dem ist alles unterworfen. Und diese praktische Erfahrung, sage ich mal, scheint aber, so sehe ich das, gar nicht irgendwo die Überlegung anzustacheln, ja, dann ist vielleicht das Recht oder die Koalitionsrecht kein Mittel, Arbeiterinteressen durchzusetzen, sondern das ist vielleicht ein bisschen was anderes, und deswegen ist es auch nicht vernünftig, dass man das Recht dann ausnutzen muss, wie die GDL das ja auch versucht, ist eine Sache. Deswegen ist es auch nicht vernünftig, quasi im Bundesverfassungsgericht sowas zu entdecken wie ein Hort der Garantie von des Streikendürfens von Lokführern. Das ist halt falsch, das ist es halt nicht. Und wenn mich an dem ganzen Zeug was ärgert, dann ist es ja das. Das eine ist, deswegen habe ich das ja auch so aufgezogen, und deswegen habe ich ja auch mich weniger mit den ganzen Berechnungen der GDL befasst, sondern mehr mit ihren Gegnern, weil ich einfach mal zeigen wollte, mit wie wenig man hierzulande schon eine Sorte Gegnerschaft provoziert. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das ist ein gewerkschaftlicher Standpunkt. Kompensation und für Kompensation sich einsetzen und die andere Seite erpressen, dass sie einem das zugesteht. Dafür sind Gewerkschaften mal gegründet worden. Wenn eine Gewerkschaft hier sich heute hinstellt und das macht, schreit die ganze Republik, die spinnen ja wohl. Daraus habe ich versucht, ein paar Schlüsse zu ziehen, auf was es eigentlich hierzulande mit Arbeiterinteressen los. Da kommt weder Lob der GDL raus, noch sonst irgendwas, sondern erstmal nur, daraus könnte man was lernen in der Frage. Zum Beispiel in der Frage, ist die Staatsgewalt ein Hilfsinstrument für streikwillige Proleten? Ja, offensichtlich nicht. Sieht aber keiner so. Und das andere ist, ne, das muss man auch ernst nehmen. Selbstverständlich ist es so, dass eine Organisation, das ist ja nochmal ein bisschen auch die Perfidie dieser Stellung der anderen Gewerkschaften zur GDL. Selbstverständlich ist es so, dass eine relativ kleine Gewerkschaft die Mafia Erpressungsmacht durch die Stellung ihrer Leute haben, dass die praktisch isoliert ist in dem, wie sie sich aufführt. Und dass diese Isoliertheit natürlich auch ein wesentlich mitbestimmender Faktor ist für die Frage, was sie durchsetzen kann. Also Anstalten, die Medon am Anfang gemacht hat, also die auch die Drohung mit Schadensersatzklagen und ähnlichen Geschichten, haben ganz eindeutig darauf gezielt, zu sagen, das schaffen wir schon, die finanziell zu ruinieren. Und wenn die Bahn das wollte, könnte sie das auch. Das sind alles keine Hinweise darauf, dass es hierzulande um Sozialpartnerschaft und Kompromissbereitschaft und die Arbeiter sollen auch am volkswirtschaftlichen Gesamtprodukt beteiligt werden. Das stimmt da offenbar alles nicht so ganz. Und man muss an die GDL nicht loben, um zu entdecken, dass die schlichte Vertretung einer kompensatorischen Forderung in ernsthafter Absicht offenbar gegen sämtliche guten Sitten verstößt, die man hierzulande als Mensch einzuhalten hat, der das Recht hat, dem Wirtschaftsstandort Deutschland dienen zu dürfen.